unser Gastmoderator heute der Jazzklarinettist Rolf Kühn. Was es über Rolf Kühn unter anderem so zu wissen gibt. Lebensfroh leicht lässt der Jazzmusiker mittlerweile musikalische Höhepunkte aus seinem Werk wie bunte Luftballons aufsteigen. Er war 26 Jahre alt, als er abenteuerlustig und experimentierfreudig nach Amerika ging. Dort konzertierte er mit der jungen Katharina Valente, spielte mit Chet Baker und Billie Holiday und gehörte zur Benny Goodman Band. Mit Sarah Vaughan und Count Basie ist er im Tourbus durch die Staaten gebraust und Taxi ist er gefahren, um seinen Lebensunterhalt zu finanzieren. 87 Lebensjahre hat Rolf Kühn mittlerweile zuversichtlich und beherzt gestemmt. Zu seinem Geburtstag im September überzeugte der gebürtige Kölner mit seinem Album Spotlights. Begleitet von einer Riege spielfreudiger und junger Kollegen wie Brasiliens Soul- und Bluesgröße Ed Motta und dem Mandolinenvirtuosen Hamilton de Holanda. Ungewöhnliche Klangkombinationen und Facettenreichtum zeichnen den mehrfachen Jazz-Echo-Preisträger aus. So kreierte er einen flüssig swingenden Stil, war als Free-Jazzer unterwegs, übernahm die musikalische Leitung an Theatern und liefert sich bis heute immer wieder einen musikalischen Schlagabtausch mit seinem jüngeren Bruder, dem Jazzpianisten Joachim Kühn. Als Gastmoderator von Classic Pop etc. berichtet der Klarinettist souverän, gelassen, respektvoll und unterhaltsam von seinen Lieblingswerken und von den geschätzten Kollegen. Thank you. Sie hören Klassik, Pop etc. im Deutschlandfunk. Heute mit Rolf Kühn. Das war Benny Goodmans Quartett in den 40er Jahren. Einer meiner großen Vorbilder als junger Musiker. Sein Ton war unverkennbar und die Leichtigkeit seiner Spielweise war sehr beeindruckend, neben seiner großartigen, fantastischen Technik. Ich hatte das Glück, in Amerika mit Benny Goodman 2 Jahre zu arbeiten. Ich war in seiner Band. Ich habe ihn sehr oft vertreten, wenn Benny einmal nicht da war, und habe dann seine Soli spielen dürfen. Und das war natürlich eine Erfahrung für sich. Und ich habe eine Menge gelernt in diesen 2 Jahren. Und er ist nach wie vor unvergessen und groß. Das war also The World is Waiting for the Sunrise mit dem Benny Goodman Quartett. Der Titel, der die ungewöhnlichste Sängerin im Jazz noch berühmter machte, hieß in jedem Fall God Bless the Child von Arthur Herzog. Die Rede ist natürlich von der unverwechselbaren, der großen Billie Holiday. Neben Ella Fitzgerald ist Billie Holiday mit großem Abstand einer meiner Lieblingssängerinnen. Außerdem waren wir in New York Nachbarn und wohnten im gleichen Haus, 26 West 87th Street. Wir kannten uns also dementsprechend gut. Wir haben einzelne Fernsehsendungen zusammen gemacht. Und sie war eine ganz besondere, sehr ungewöhnliche Frau. Hören Sie nun God Bless the Child mit Billie Holiday. Them that's got shall get, them that's not shall lose. So the Bible said, and it still is news. Mama may have, Papa may have, but God bless the child that's got his own, that's got his own. Yes, the strong gets more, while the weak ones fade. Empty pockets don't ever make the grade. Mama may have, Papa may have, but God bless the child that's got his own, that's got his own. Papa may have, but God bless the child that's got his own, that's got his own. Für den Fall, dass Sie später eingeschaltet haben, Sie hören Klassik, Pop etc. im Deutschlandfunk mit Rolf Kühn. Maybe This Time stammt aus dem Film Cabaret. Und der Star dieses Films war ohne Zweifel Liza Minnelli. Dieses Musical wurde mit großem Erfolg auch hier in Berlin im Theater des Westens aufgeführt und gilt bis heute als eines der besten Musicals aller Zeiten. Es ist großartige Musik und war der gleichzeitige Durchbruch der Liza Minnelli. Maybe This Time aus dem Film Cabaret. Maybe this time I'll be lucky. Maybe this time he'll stay. Maybe this time, for the first time, love won't hurry away. He will hold me fast. I'll be home. Like the last time and the time before. Everybody loves a winner, so nobody loved me. Lady Peaceful, Lady Happy, that's what I long to be. Well, all the odds are they're in my favor. Something's bound to begin. It's gotta happen, happen sometime. Maybe this time I'll win. 'Cause everybody, nobody loved me. Lady Peaceful, Lady Happy, that's what I long to be. Well, all the odds are they're in my favor. Something's bound to begin. It's gotta Und da wir gerade über Filme sprechen, da gibt es natürlich eine absolute Lieblingsfilmmusik für mich. Und das ist aus dem Film Es war einmal in Amerika. Der Titel heißt Deborahs Theme und diesen Titel würde ich auf jeder einsamen Insel dieser Welt spielen, Tag und Nacht, wenn es sein muss, weil die Melodie einfach so toll und so schön ist. Der Komponist ist Ennio Morricone. Ein wunderbarer Musiker und mit einem ganz tollen Einfühlungsvermögen für Situationen und Bildern. Und es ist meines Erachtens nach mit Abstand einer der besten Filmkomponisten unserer Zeit. Sie hören Klassik, Pop etc. im Deutschlandfunk, heute mit Rolf Kühn. Nun kommt ein brandneuer Titel, der heißt X-Ray aus meiner neuen CD Spotlights. Wir haben ein Schwergewicht, ein südamerikanischer Popsänger namens Ed Motta, stimmgewaltig und sehr ausdrucksvoll. Und hier ist er einmal ganz anders eingesetzt worden. Nicht als Sänger, sondern als Bassist mit seiner tiefen, sonoren Stimme. Quasi als Skat-Bass im engen Zusammenhang mit meiner Klarinette und der Titel des X-Ray mit Ed Motta. Jetzt kommen wir zu einem Komponisten-Texter-Team. Die heißen Simon und Garfunkel. Sie sind weltberühmt. Sie haben wunderschöne Hits in ihrem Leben geschrieben. Heute spielen wir von ihnen Mrs. Robinson. Der Song wurde von vielen berühmten Interpreten aufgenommen, also zum Beispiel von Frank Sinatra, in einer ganz fremden Swing-Version, aber großartig gemacht. Aber heute hören Sie das Original und ich wünsche Ihnen viel Spaß. Du, du, du, du, du, du, du, du, du, du. Diese Musik verbreitet einfach enorm gute Laune und eine gute Stimmung. Und die beiden Herren, die das interpretierten, sind die Originale, die den Song auch geschrieben haben. Sie hören Klassik Pop etc. im Deutschlandfunk, heute mit Rolf Kühn. Jetzt haben wir Klassik auf dem Plattenteller liegen. Und zwar das Stück von Paganini, heißt Opus 1 in G-Moll. Es ist eine wunderbare CD entstanden mit den 24 Kapritschen, gespielt von Julia Fischer. Eine ganz große Ausnahmebegabung der Sonderklasse. Ich habe die 24 Kapritschen selten in dieser Perfektion gehört und das Ganze ist eine ganz wunderbare Aufnahme. Also ich wünsche mir als Jazzmusiker, dass Julia Fischer vielleicht sogar Jazz improvisieren könnte. Also mit ihr würde ich sehr gerne ins Studio gehen und das einfach mal ausprobieren. Aber jetzt Opus 1 in G-Moll von Paganini mit Julia Fischer. Thank you. Nach dieser wirklich großartigen Aufnahme von Julia Fischer, und zwar Opus 1 von Paganini, gehen wir in eine ganz andere Richtung jetzt. Wir haben also auf dem Plattenteller Tony Bennett liegen, einer der Urgesteine des amerikanischen Jazzgesangs, neben Frank Sinatra und Dean Martin, also wirklich der Tony Bennett schlechthin. Er hat eine Platte gemacht, die heißt Duets 2. Und ich habe einen Titel ausgesucht, der heißt The Lady is a Tramp. Und sage und schreibe hat er diese ausgefallene Sängerin Lady Gaga engagiert. Also ich war erstaunt, so eine exzellente Jazzsängerin vorzufinden. Ich habe es schlicht und einfach nicht erwartet. Ja, Tony ist und bleibt einer der größten Swing-Sänger unserer Zeit. Er klingt trotz seiner 86 Jahre so jung und frisch wie in seinen besten Zeiten. Lady Gaga und Tony Bennett, The Lady is a Tramp. She gets too hungry for dinner at 8. I'm starving. She loves the theater, but she never comes late. I never bother with people that I hate. That's why this chick is a tramp. She doesn't like crap games with barons and earls. I won't go to Harlem in diamonds and pearls. And I definitely won't dish our dirt with the rest of those girls. Thank you. That's why the lady is a tramp. I love the free. Life without care. Oh, I'm so broke. It's oak. I hate California. It's crowded and damp. That's why the lady is a tramp. Sometimes I go to Coney Island. Oh, the beach is divine. And I love the Yankees. And Jeter's just fine. I follow Rogers and Hart. She sings every line. That's why the lady is a tramp. I love a prize fight. That isn't a fake. No fake. And I love to rowboat with you and your wife in Central Parkway. She goes to the opera and stays wide awake. Yes, I do. That's why this lady is a tramp. She likes the green grass under her shoes. What can I lose? 'Cause I got no dough. Oh no. I'm all alone when I blow my lamp. That's why the lady is a tramp. Go! So, hates California, it's cold and it's damp. That's why the lady is a tramp. That's why the lady is a tramp. That's why the lady is a tramp. Tony Bennett und Lady Gaga in The Lady is a Tramp. Jetzt komme ich zu einer jungen, älteren Dame, die ich schon wahnsinnig lange kenne. Und es ist eine ganz, ganz, ganz alte und gute Freundschaft aus ihrer Anfangszeit hier in Berlin. Wir reden von Katharina Valente. Ich habe sie kennengelernt, da war sie also 18 Jahre alt. Sie kam hier, was heute das Deutschlandradio ist und früher die RIAS-Rundfunkstation, mit ihrer Gitarre und sang unsere Band vor und spielte. Und die ganze Band, das gesamte Orchester war total begeistert von ihr, über ihre Fähigkeiten als Gitarristin, als Sängerin. Ihre ganze Performance war schon in dieser Jugendzeit sensationell gut. Und Werner Müller, der damalige Leiter der Band, hat sie also auch verpflichtet. Sie stammt, wie auch ich, aus einer Artistenfamilie und hatten natürlich dadurch viele Gemeinsamkeiten. Wir haben zusammen musiziert in der Garderobe, sie hat Gitarre gespielt, ihr Bruder auch Gitarre und Klarinette. Und dann haben wir richtig gehend gedämmt und haben in der Garderobe für uns mit viel Freude einfach Nummern gespielt und ich wünschte, wir hätten das aufgenommen. Das wäre vielleicht ganz witzig geworden, aber leider ist das nicht passiert. Trotzdem traten wir beide zusammen, nämlich Katharina und ich, im Hotel Pier in New York auf. Das war wirklich eine tolle Zusammenarbeit mit ihr und es war auch ihr Durchbruch in Amerika. Unter anderem mit der Nummer Malagenia und dem RIAS Tanzorchester unter Werner Müller, Katharina Valente. Es mich so sehr, weil du schön und romantisch bist, was für mich wie ein Zauber ist. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Wer dich einmal sah, vergisst dich im Leben nie mit deiner Melodie. Malagenia, hör ich den Kastagnettenklang, wo ich auch sei, folgte mein Leben lang. Du bist mein Himmel, sag es mir, aber mir ganz allein. Malagenia, hör ich den Kastagnetten klang, wo ich auch sei, folgte mein Leben lang. Du bist mein Himmel, doch was kann ich für dich sein? Sag es mir, aber mir ganz allein. Der nächste Titel heißt Dir wird's genauso gehen wie mir. Aus der CD Am Rande der Nacht. Vor einem Jahr etwa trat Katharine Mehrling, die mittlerweile sehr gefeierte Schauspielerin, Sängerin, Entertainerin, im Wintergarten auf und sie hat mich eingeladen, mit ihr da zu konzertieren. Und wir haben dann auch diese Nummer, die Sie gerade hören, jetzt zusammen geschrieben. Sie hat den Text geschrieben, ich die Musik. Und es ist wirklich ein tolles Allround-Talent und es ist eine Freude, mit ihr zu arbeiten. Katharine Mehrling mit Dir wird's genauso gehen wie mir. Dein Blick wird mich suchen in so vielen Frauen. Du wirst keiner anderen mehr so vertrauen. Deine Gedanken, sie werden um mich kreisen, wie Geier um ein totes Tier. Dir wird's genauso gehen wie mir. Dir wird's nicht anders gehen als mir. Ich werd in deinen Träumen erscheinen. Dein Körper wird meinen Namen schreien. Du wirst es immer und immer wieder bereuen, dass du nicht um uns gekämpft hast. Wirst deine Zeit wohl brauchen, um all das zu verstehen, denn du lässt mich viel zu früh gehen. Wir wollten doch zusammen unsere Erinnerung kreieren, und jetzt seh ich mit an, wichtig, mehr und mehr verliebt. Deine Haut wird sich nach meiner Stimme sehnen, und auch meine Launen werden dir fehlen. Mein Lachen wirst du vermissen. Und wie gehst du damit um, mich nie mehr zu küssen? Ein neuer Tag vergeht und wieder eine Nacht, und nur die Angst bleibt wach. Du wirst dir oft beweisen, dass es ohne mich auch geht, doch du lässt mich viel zu früh gehen. Würdest alles dafür geben, um nochmal zu beginnen, dein Leben aufgeben, um mich zurück zu gewinnen. Wir würden alles nachholen, was wir jetzt versäumen, und alles tun, wovon wir jemals träumt an. Der Verlust meiner Liebe lässt dich frieren. Wirst leiden wie ein armes Tier. Dir wird's genauso gehen wie mir. Dir wird's nicht anders gehen als mir. Sie hören Klassik, Pop etc. im Deutschlandfunk, heute mit Rolf Kühn. Nun kommen wir zu einem ganz besonderen, interessanten Musiker. Er heißt Albrecht Meyer und ist der Solo-Oberst der Berliner Philharmoniker. Albrecht und ich, wir sind seit vielen Jahren sehr lieb und eng befreundet, und er hat sich bereit erklärt, auf meiner neuen CD Spotlights mitzuspielen. Das war insofern natürlich enorm spannend. Was macht Albrecht mit der Oboe innerhalb eines Jazz-Albums? Ich muss sagen, es war so toll, weil er plötzlich ein grandioses Verständnis für Jazz-Phrasierungen hatte, und man hat also nicht gemerkt, dass er eigentlich ein reiner Klassiker ist. Aber seine klassischen Fähigkeiten, seine enorme Technik, sein wunderschöner Ton kommt in der Nummer Fingerprints voll zur Geltung. Musik. Sie hörten Klassik, Pop etc. im Deutschlandfunk, heute mit Rolf Kühn. Der Titel, den ich Ihnen zum Schluss präsentieren möchte, ist auch ein bisschen mein Lebensmotto. Der Titel heißt The Best is Yet to Come von Frank Sinatra mit der Count Basie Band. Dieser Titel ist vielleicht auch ein vielsagender Abschluss unserer heutigen Sendung Klassik, Pop etc. Recht vielen Dank fürs Zuhören, Ihr Rolf Kühn. Out of the tree of life I just picked me a plum. You came along and everything started into hum. Still it's a real good bet, the best is yet to come. Best is yet to come, and babe, won't that be fine? You think you've seen the sun, but you ain't seen it shine. Oh, wait till the warm-up's underway. Wait till our lips have met. And wait till you see that sunshine day. You ain't seen nothing yet. The best is yet to come, and babe, won't it be fine? Best is yet to come, come the day you're mine. Come the day you're mine. I'm gonna teach you to fly. We've only tasted the wine. We're gonna drain the cup dry. Wait till your charms are ripe for these arms to surround. You think you've flown before, but baby, you ain't left the ground. Wait till you're locked in my embrace. Wait till I draw you near. Wait till you see that sunshine place. Ain't nothing like it here. The best is yet to come, and babe, won't it be fine? The best is yet to come, come the day you're mine. Come the day you're mine. And you're gonna be mine. Das war Klassik, Pop etc. im Deutschlandfunk. Heute mit dem Klarinettisten Rolf Kühn. Im Internet können Sie diese Sendung noch 7 Tage lang nachhören unter deutschlandfunk.de. Am kommenden Samstag, den 28. Januar, moderiert Klassik, Pop etc. die Tänzerin, Choreografin, Regisseurin und Schriftstellerin Judith Kuckart.